Deutschlandradio Kultur. Hi Kakadu-Fans! Eigentlich sollte der Glaube ja die Menschen versöhnen. Aber immer wieder gibt es Streit, ja sogar Kriege, nur weil manche Menschen denken, ihr Gott sei der wahre, der einzige Gott. Darum geht es auch heute in unserem Hörspiel Nathans Kinder. Was ist denn der einzig wahre Glaube? Ich bin ein Christ. Ich bin Muslim. Und ich ein... Dich hat keiner gefragt, Jude. Wem soll ich nun glauben? Ich bin doch nur ein Kind und brauche euren Rat. Zu welchem Gott soll ich in Zukunft beten? Es kann doch nur einen wahren Glauben geben, oder? Typisch, dass mal wieder ein Kind die wichtigsten Fragen stellen muss. Die Antworten findet ihr in unserem Hörspiel Nathans Kinder. Viel Spaß wünscht euch, Susanne. Können Menschen verschiedener Religionen friedlich zusammenleben? Die Antwort darauf ist gar nicht so leicht zu finden. Das zeigen auch die vielen Streitereien und Kriege, die nur deshalb geführt wurden und bis heute werden, weil die Menschen denken, ihr Gott sei der Einzige und alle anderen seien Ungläubige. Der Dichter Gotthold Ephraim Lessing hat vor über 220 Jahren darüber ein Theaterstück geschrieben, das weltberühmt geworden ist: Nathan der Weise. Es spielt vor rund 800 Jahren in der Stadt Jerusalem. Die Hauptpersonen sind Sultan Saladin, also der muslimische Herrscher der Stadt, ein Tempelritter, der Jerusalem für das Christentum erobern will, und der jüdische Kaufmann Nathan. Und Recha, die Tochter Nathans, die einfach nicht akzeptieren will, dass sich die Erwachsenen immer wieder streiten und bekriegen. Ulrich Hub hat sich das berühmte und immer noch aktuelle Theaterstück als Grundlage genommen und hat daraus sein Hörspiel geschrieben. Nathans Kinder. Hörspiel von Ulrich Hub nach Gotthold Ephraim Lessing. Regie Andrea Ghetto. Recha! Endlich! Was machst du um diese Zeit noch draußen? Ich habe deine Stimme gehört. Du solltest längst im Bett sein. Endlich bist du zurück. Endlich? Was heißt hier endlich? Unser Haus. Schneller ging es nicht. Babylon ist 200 Meilen von Jerusalem entfernt. Und... Unser Haus hat gebrannt. Schulden einzutreiben ist kein Geschäft, das sich im Handumdrehen erledigen lässt. Unser Haus hat gebrannt. Wie oft habe ich dir schon gesagt, dass es gefährlich ist, nach Einbruch der Dunkelheit auf der Straße herumzulaufen und... Was hat gebrannt? Unser Haus... Warum erzählst du mir das erst jetzt? Ich wäre fast verbrannt. Verbrannt? Wer? Meine Recha. Du? Und mein Haar verbrannt. Geht es dir gut? Sag schon, ist dir was passiert? Mir geht es gut. Ein neues Haus können wir wieder bauen. Sogar ein bequemeres, aber dich... Meine Recha, wie konnte das geschehen? Als ich aufgewacht bin, stand schon das ganze Zimmer in Flammen. Ich wollte aus dem Fenster springen, aber es war zu hoch. Ich habe um Hilfe gerufen, umsonst. Und während ich noch überlege, auf welche Weise ich lieber sterben will, ob durch einen Sprung aus dem Fenster oder in den Flammen, da tritt er plötzlich aus dem Feuer hervor, nimmt mich in seine starken Arme und trägt mich durch die Flammen nach draußen. Wer? Der Engel. Wer hat dich gerettet? Mein Schutzengel. Es gibt keine Engel. Doch, ich habe einen gesehen. Du bist doch kein kleines Kind mehr. Gott hat mir einen persönlichen Engel gesandt. Dein Retter wird ein Mensch gewesen sein. Nein, nein, es war ein Engel. Es war ein Mensch. Ein Engel. Benutz deinen Verstand, Recha. Wen Gott von Herzen liebt, für den lässt er gelegentlich ein Wunder geschehen. In letzter Zeit hält sich Gott mit Wundern auffallend zurück. Wäre es nicht schon Wunder genug, wenn dich ein Mensch gerettet hat? Sobald jemand Hilfe braucht, suchen die Menschen das Weite. Nimm doch nicht immer von allen Menschen das Schlechteste an. Darin habe ich mich noch nie getäuscht. Du und dein ewiges Misstrauen. Und überhaupt! Warum hat es gebrannt? Hast wohl vergessen, die Kerze zu löschen. Wie oft habe ich dir schon gesagt, dass man, bevor man zu Bett geht, nachsehen soll, und zwar in jedem Zimmer, ob nicht irgendwo eine Kerze brennt. Und psst! Was ist? Da drüben. Wer? Mein Schutzengel. Und seine Flügel? Stecken unter seinem Mantel. Das ist ein Kreuzritter. Das habe ich zuerst auch gedacht. Erkennst du nicht das Rote Kreuz auf weißem Mantel? Aber der Sultan lässt doch allen Kreuzrittern den Kopf abschlagen. Woher weißt du das? Wie soll ein Kreuzritter einfach so nachts durch Jerusalem spazieren? Solche Sachen solltest du überhaupt nicht wissen. Es kann also nur ein Engel sein. Dafür muss es eine ganz vernünftige Erklärung geben. Ich werde ein paar Worte mit deinem Engel reden. Du verjagst meinen Engel nur. Geh schon nach Hause. Aber... Recha, du solltest seit Stunden im Bett liegen. Ich gehe ja schon, aber du kommst auch gleich nach, ja? Verzeihung, junger Mann. Was? Darf ich... Was, Jude? ...ein Wort mit dir reden? Mach's kurz. Ich heiße Nathan. Ich nicht. Ich bin der Vater des Mädchens, das du so mutig aus dem Feuer gerettet hast. Das Mädchen ist eure Tochter? Ja. Komisch. Sah gar nicht wie eine Jüdin aus. Im Gegenteil, sogar sehr hübsch. Ich bin euch auf Ewigkeiten zu Dank verpflichtet. Spar deinen Dank, Jude. Es ist die Pflicht von Kreuzrittern, ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Selbst wenn es sich nur um das Leben einer Jüdin handelt. Du bist noch jung. Fast ein Kind. Ich bin kein Kind, Jude. Sondern ein Kreuzritter. Dann solltest du eigentlich wissen, dass sich niemand seinen Glauben ausgesucht hat. Jude, Christ, Muselmann. Vor allem sind wir Menschen. Für solche Sprüche ist jetzt nicht die Zeit. Ich komme gerade von Babylon. Mit 20 hochbeladenen Kamelen und allem, was es an Edelsteinen und Stoffen in Indien und Persien und Syrien Kostbares gibt. Ich kaufe nichts, Jude. Ich würde dir gerne etwas schenken. Verzichte, Jude. Wenn du mit mir nichts zu tun haben willst, sprich wenigstens ein Wort mit meinem Mädchen. Ich komme doch zu keinem Juden. Sie glaubt nämlich, dass du ein Engel bist. Ich? Ein Engel? Das ist wirklich... Schwer vorstellbar, nicht wahr? Verschwinde endlich, Jude. Warum kannst du mich nicht leiden? Ihr seid alle so aufdringlich. Au, das ist doch noch lange kein Grund, Jude, mich bist mit du Datteln taub? Zu bewerfen. Verschwinde, Jude. Ihr tut mir weh. Anders hört euresgleichen ja nicht. Ja, mach, dass du wegkommst. Schade, dass das Mädchen seine Tochter ist. Wie gern hätte ich sie wiedergesehen. Aber zu einem Juden, nein, zu einem Juden gehe ich nicht. Ich muss mir das Mädchen aus dem Kopf schlagen. Zu einem Juden gehe ich nicht. Zu einem Juden gehe ich nicht. Zu einem Juden. Recha, wieso bist du noch nicht zu Hause? Ich habe hier auf dich gewartet. Wie war's? Du hattest recht. Es war wirklich ein Engel. Ehrlich? In Zukunft werde ich nie mehr an deinen Worten zweifeln. Worüber habt ihr gesprochen? Über dies und das, worüber man mit Engeln ebenso schwatzt. Auch über... Was? Mich? Kurz. Und? Komm. Was hat er gesagt? Na ja, er ist ein bisschen traurig. Weil du nach Einbruch der Dunkelheit noch nicht im Bett bist. Das denkst du dir gerade aus. Bevor er seine Flügel weit ausgespannt und über die Palmen in den Himmel geflogen ist, hat er mir noch zugerufen, richte deiner Recher aus, sie soll nie an den Worten ihres lieben Vaters zweifeln. Und außerdem soll sie ihm nicht ständig Widerworte geben. Und dann soll sie im Haus immer alle Kerzen löschen, bevor sie zu Bett geht. Und dann... Es war ein Kreuzritter, oder? Er hat dich mit Datteln beworfen. Ja. Ich habe euch beobachtet. Wenn du ein bisschen älter bist, werde ich dir mehr von diesem Gespräch berichten. Nein, jetzt gleich. Ständig Widerworte. Herr, womit habe ich das verdient? Da ist er ja, unser hochgepriesener Jude. Ehrwürdiger Sultan. Nathan, ich habe euch überall gesucht. Wer ist dieses liebe Mädchen? Das ist wohl eure Tochter. Tritt näher. Noch näher. Nicht so ängstlich, nicht so schüchtern. Warum schlagt ihr allen Kreuzrittern den Kopf ab, ehrwürdiger Sultan? Recha, nicht allen, liebes Kind. Erst heute habe ich einem Kreuzritter das Leben geschenkt. Warum? Er hatte so traurige Augen. Aber haben nicht alle zum Tode Verurteilten traurige Augen? Das Kind sollte längst im Bett sein. Gute Nacht, ehrwürdiger Sultan. Was für ein entzückendes Kind. Verzeihung. Ihr müsst, Nathan, ihr müsst mir helfen. Ich stecke bis zum Hals in Schwierigkeiten. Bald fehlt es hier, bald klemmt es dort. Ihr müsst mir etwas borgen. Warum ausgerechnet ich? Niemand in Jerusalem ist so reich wie du. Deine hochbeladenen Kamele ziehen durch alle Straßen. In jedem Hafen liegt ein Schiff von dir. Ihr dürft an Zinsen von mir nehmen, was ihr wollt. Auch Zins vom Zinseszins? Ganz recht. Bis mein Kapital zu lauter Zinsen wird? Das lockt dich, Jude, oder? Ich will euch gerne Waren borgen, aber Geld nimmermehr. Warum nicht, Jude, warum nicht? Mit meinem Geld will ich nicht euren Krieg unterstützen. Mein Krieg? Wieso? Habe ich etwa diese Kreuzritter in unser heiliges Land eingeladen? Sie sind von allein gekommen, um ihren Glauben zu verbreiten mit dem Schwert. Mein Bruder ist im Kampf gefallen. Ach, mein armer Assad. Solange noch ein Christ durch die Gassen von Jerusalem marschiert, wird niemals Frieden herrschen. Außerdem waren wir zuerst hier. Ehrwürdiger Sultan, mein Volk war zuerst hier. Aber wir waren schon immer da. Verzeihung, aber... Widersprich nicht, Jude. Sei still, da kommt der Bischof. Er redet mit dem jungen Kreuzritter. Lass uns beiseite gehen. Aber man darf nicht lauschen. Halt den Mund, Jude. Ich bin so junger Mann, dass der Sultan dich begnadigt hat. Das weiß ich selbst nicht, Hochwürden. Schon hatte ich den Helm abgenommen und den Streich erwartet. Da sieht mich der Sultan scharf an und winkt mich zu sich. Er schaut mich an. Sein Auge schwimmt in Tränen und er schenkt mir das Leben. Wie das zusammenhängt, weiß Gott allein. Gott muss dich zu großen Aufgaben ausersehen haben. Zu großen ein Judenmädchen aus dem Feuer holen. Du hast ein Judenmädchen gerettet? Sonst wäre sie in dem Haus verbrannt. Ereignet sich ein solcher Fall wieder, wirst du dich in Zukunft erst erkundigen. Und wenn es sich um ein Judenmädchen handelt, Hochwürden? Lässt du brennen, was brennen soll. Ein mächtiger Psst. Nathan. Was war das? Ich habe nichts gehört. Gesetz den Fall, dass unser Herrgott dir durch einen Engel oder durch einen Diener Gottes, kurz gesagt durch mich, ein Mittel bekannt geben würde, das zum Wohl der ganzen Christenheit wäre. Welches Mittel? Was wäre wohl leichter? Ihr sprecht so leise. Als sich des Sultans zu bemächtigen und, ja. Was? Du verstehst. Nein, Hochwürden. Ihn einen Kopf kürzer zu machen. Ich soll den Sultan... Pff, nicht voll laut. Aber der Sultan hat mir mein Leben geschenkt. Ja und? Das ist Meuchelmord. Nicht in den Augen Gottes. Zum Dank dafür, dass er mir mein Leben geschenkt hat, nehme ich dem Sultan seines? Was gibt es da zu klügeln? Du kennst den Sultan nicht, wie ich ihn kenne. Er ist ein Muselmann und glaubt, sein Gott ist der einzig wahre Gott. Der Sultan wird nicht Frieden geben, bis alle anderen Menschen seinem Gott huldigen. Und, Himmelherrgott, ich muss noch zu einem Kranken. Gleich morgen früh sehe ich dich bei mir im Kloster. Schlaf schön, Schlingel. Gute Nacht, Hochwürden. Sie sind fort. Und mit solchen Leuten, Nathan, willst du, dass ich Frieden schließe? Nur über meine Leiche. Ich muss sogleich ein paar gottesfürchtige Männer finden, um den Bischof aus dem Weg zu schaffen. Und du, Jude, solltest dir genau überlegen, auf welcher Seite du stehst. Wie viel soll ich euch vorschießen? Ist das euer Ernst, Nathan? Wir müssen Freunde werden. Kommt schnell in meinen Palast, geht, lauft und bringt sie mir gleich mit, die Koffer. Koffer? Wohin wollt ihr das Geld sonst transportieren? Hat das nicht Zeit bis morgen? Geschwind, eilt, lauft! Warum verfolgst du mich? Du hast wirklich traurige Augen. Der Sultan hatte also recht. Verschwinde, Jüdin. Du hast mich aus einem brennenden Haus gerettet. Ich habe nur meine Pflicht getan. Deine Pflicht? Kreuzritter müssen so handeln. Verstehe. Verschwinde. Wie dressierte Hündchen. Was? Die müssen auch ins Wasser oder Feuer hüpfen, um irgendwelche Dinge herauszuholen. Hör mal, Jüdin, also, wie heißt du eigentlich? Rächer. Also, Rächer, du setzt deine Worte sehr, sehr schlau, sehr spitz. So darf man mit einem Kreuzritter eigentlich nicht reden. Ich bin fast ein bisschen... Siehst du? Deshalb kann ich dein ganzes Volk nicht leiden. Ihr seid so spitz und schlau. Viele Juden kennst du nicht, oder? Nur wenige. Und die sind mir schon zu viel. Ich kenne jede Menge. Aber eins kann ich dir versichern. Die eine Hälfte ist schlau und spitz, die andere Hälfte leider das genaue Gegenteil. Mir egal. Mir nicht. Jud bleibt Jud. Niemand hat sich seinen Glauben ausgesucht. Juden, Christen, Muselmänner. Moslems. Vor allem sind wir Menschen. Hat dir das dein Vater eingeredet? Übrigens heißt das Muslime. Ihr Juden seid alle so rechthaberisch. Schimpfe auf die Juden so viel du willst. In deinem Herzen bist du ein guter Mensch. Sonst hättest du nicht für mich dein Leben aufs Spiel gesetzt. Mein Leben war mir in diesem Augenblick ohnehin lästig. Kann ich eine Dattel haben? Um des lieben Friedens willen, Jüdin. Danke, Christ. Schon wieder spitz. Warum? War dir eigentlich dein Leben lästig? Iss die Dattel und halt den Mund. Ich weiß nicht, warum ich noch am Leben bin. Eigentlich müsste ich längst gestorben sein. Jeden Kreuzritter lässt der Sultan den Kopf abschlagen. Bis heute hat er noch nie eine Ausnahme gemacht. Schon habe ich vor dem Sultan niedergekniet und seine Stimme gehört. Helm ab. Helm ab. Ich kann mir vorstellen, wie dir in diesem Moment zumute gewesen sein muss. Das kannst du nicht. Schrei mich nicht an. Woher willst du wissen, wie einem zumute ist, wenn man gleich sterben muss? Weil ich heute auch beinahe gestorben wäre. Stimmt. Ich wäre fast verbrannt. Entschuldigung. Erzähl weiter. Wo war ich? Helm ab. Danke. Wie oft habe ich dieses Kommando schon gehört? Helm auf zur Schlacht. Helm ab zum Gebet. Helm auf zur Schlacht. Helm ab zum Essen. Helm auf zur Schlacht. Helm ab. Doch dieses Mal zum Sterben. Du armer Helm, habe ich gedacht. Auf welchem Kopf wirst du als nächstes sitzen? Und für wie lange? Bis auch der nächste Kreuzritter dich absetzt, um dich nie wieder aufzusetzen? Und dann habe ich an den Kreuzritter gedacht, der diesen Helm vor mir auf- und abgesetzt hat. Und dann habe ich an alle die anderen Kreuzritter gedacht, die diesen Helm davor auf- und abgesetzt haben. Und da habe ich eine ganz lange Reihe Kreuzritter gesehen. Und alle haben diesen Helm abgesetzt, wenn sie zu Gott gebetet haben, und aufgesetzt, wenn sie für Gott gekämpft haben. Und dann habe ich gedacht, was ist das eigentlich für ein Gott, der für sich kämpfen lassen muss? In diesem Moment ist dir aber jede Menge durch den Kopf gegangen. Genau, das habe ich plötzlich auch gedacht. Noch nie zuvor habe ich gedacht, habe ich so viel an einem Stück gedacht wie jetzt. Bin ich vielleicht schon längst gestorben und weiß es nur noch nicht? Vorsichtig öffne ich meine Augen. Vor mir steht der Sultan. Tränen laufen ihm die Wange herunter. Er löst meine Fesseln. Ich bin frei. Wie das alles zusammenhängt, weiß nur Gott allein. Vielleicht hat Gott auf Jerusalem herabgeblickt und sich gesagt, dort drüben brennt ein Haus. Wenn dieser Kreuzritter jetzt einen Kopf kürzer wird, habe ich niemand mehr, der dieses arme Mädchen aus den Flammen holen kann. Gott schaut schon lange nicht mehr auf Jerusalem. Wenn ich Gott wäre, würde ich mir friedlichere Städte anschauen. Ich glaube, er schaut sogar sehr genau hin. Warum beendet er nicht einfach diesen Mord und Totschlag? Vielleicht glaubt er, dass wir irgendwann von selbst darauf kommen. Und darauf kann er lange warten. Gott hat natürlich mehr Zeit als wir. Von welchem Gott reden wir eigentlich? Von deinem oder meinem? Gehört Gott irgendjemandem? Einmal habe ich meinen Vater gefragt, ob es überhaupt einen einzig rechten Glauben gibt, wenn so viele Menschen an einen anderen Gott glauben. Daraufhin hat er mir eine Geschichte erzählt. Willst du sie hören? Unbedingt. Vor grauen Jahren lebt ein Mann in Osten, der einen Ring von unschätzbarem Wert besaß. Dieser Ring hatte die geheimnisvolle Kraft, vor Gott und Menschen angenehm zu machen. Darum ließ dieser Mann den Ring nie vom Finger und ordnete an, dass bis in alle Ewigkeit... Hörst du mir überhaupt zu? Du bist so... so wunderschön. Noch eine Dattel? Mhm. Zum Glück hat euer Haus gebrannt. Wie bitte? Sonst wären wir uns nie begegnet. Muss ich in Zukunft immer unser Haus anzünden, wenn ich dich wiedersehen will? So viel Aufwand wird kaum nötig sein. Im ersten Augenblick habe ich dich für einen Engel gehalten. Jetzt bist du sicher enttäuscht. Mir ist ein Mensch lieber als ein Engel. Engel stelle ich mir auf Dauer ziemlich öde vor. Ständige Gespräche über Gott. Pausenlose Prophezeiungen. Und nicht zuletzt die Frage des Geschlechts. Ganz recht. Ist nicht geklärt. Im Gegensatz zu... Wie heißt du eigentlich? Rächer! Wo bist du? Rächer! Mein Vater. Lauf nicht weg. Mitternacht ist lang vorbei. Wann sehen wir uns wieder? Schon morgen. So spät? Wie heißt dein Vater noch einmal? Nathan, da seid ihr ja. Guter Nathan, ich habe euch schon lange gesucht. Junger Mann. Gebt mir eure Hand. Warum? Zum Zeichen der Versöhnung. Ich schäme mich. Was bin ich nur für ein Querkopf? In der Zwischenzeit habe ich nachgedacht. Selbstverständlich habt ihr recht. Niemand hat sich seinen Glauben ausgesucht. Juden, Christen, Muselmänner... Moslems. Muslime, egal. Sind wir nicht zuerst alle Menschen? Hört sich vernünftig an. Nicht wahr? Geradezu verdächtig. Seid doch nicht so misstrauisch. Das sagt meine Tochter auch immer. Ach, Rächer. Woher kennst du ihren Namen? Lass mich beweisen, wie ernst mir der Gedanke der Versöhnung ist. Und wie? Ich könnte eure Tochter in Zukunft öfter sehen. Sie hat dich längst vergessen. Eher unwahrscheinlich. Hältst du dich für unwiderstehlich? Immerhin habe ich sie aus den Flammen gerettet. Wer ständig auf eine Wohltat pocht, nimmt sie zurück. Gott will, dass eure Tochter und ich uns wiedersehen. Wen meine Tochter trifft, entscheide immer noch ich und nicht Gott. Lass das Rächer selbst entscheiden. Wie heißt du überhaupt? Kurt. Kurt? Diesen Namen habe ich mir nicht selbst ausgesucht. Wer dann? Wollt ihr gleich wissen, wer mein Vater war? Soll ich euch meinen ganzen Stammbaum vorlegen? In diesem heiligen Augenblick, Nathan, in dem sich Christ und Jude die Hand zur Versöhnung reichen, erkundigt ihr euch nach meinem Vater? Noch habe ich dir nichts abgeschlagen. Oh ja, ich weiß. Dein Geschlecht lässt sich bekanntlich bis zum Stammvater Abraham zurückverfolgen. Blatt für Blatt. Mit dergleichen kann ich nicht aufwarten. Ja, ja, lauf nur fort. Muss ich erst Jude werden, bevor ich deine Tochter wiedersehen darf? Kurt. Hast du gehorcht? Du heißt also Kurt. Gerade hast du erlebt, dass sich dein Vater wie ein typischer Jude verhalten hat. Er hat sich nicht wie ein typischer Jude verhalten, sondern wie ein typischer Vater. Ach, Väter. Beruhige dich. Sind alle so nutzlos. Wieso? Mein Vater ist einer dieser Väter, die Kinder an allen Ecken und Enden haben. Zufrieden? Ich bin eines davon. Viele Kinder kennen ihre Väter nicht. Das ist ganz normal. Ich kenne meinen Vater auch nicht. Aber Nathan... ist nicht mein Vater. Weißt du, was du da sagst? Ich bin ein Christenkind. Nathan ist nicht dein Vater? Er hat mich nur erzogen. Das ändert freilich alles. Nein, Kurt. Das ändert nichts. Ich hätte mir keinen besseren Vater wünschen können. Ich habe dir etwas Wichtiges anvertraut. Niemand darf das wissen. Dieses Geheimnis musst du für dich bewahren. Schwör, es für dich zu behalten. Komm mit mir in meine Heimat. Ich soll Jerusalem verlassen? Kein Mensch kann hier glücklich werden. Du bist mir unbegreiflich, Rächer. Wie willst du mir jemals die Angst vergelten, die ich um dich gehabt habe? Dein Bett ist leer. Wo finde ich dich? Hinter einer Palme drückst du dich herum. Mit einem Soldaten. Kurt ist Kreuzritter. Na und? Sein Beruf ist, mit dem Schwert reinzuschlagen. Ich werde mein Schwert nie wieder benutzen. Ja, das sagst du heute Nacht. Und morgen früh schlägst du wieder fröhlich drein. Nicht umsonst kam mir dein plötzlicher Gesinnungswandel verdächtig vor. Du und dein Misstrauen. Schon in der nächsten Nacht steht er unter eben dieser Palme mit einem neuen Mädchen im Arm. Vielleicht gar mit der Tochter eines Muselmanns. Das heißt Moslem. Muslim. Ich habe wirklich nichts gegen euch Juden. Ich kenne euch, ihr Christen. Besser als du denkst. Euer Stolz ist Christen sein, nicht Menschen. Ihr gebt nicht Ruhe, bis ihr den Namen eures Gottes überall verbreitet habt. Alle, die nicht zu eurem Gott beten, werden ausgelöscht. Verschlungen, verbrannt. Was sucht ihr überhaupt in dem gelobten Land? Niemand hat euch eingeladen, ihr stolzen Christen. Stolz? Wer hat denn damit angefangen, mit diesem Stolz? Welches Volk, Nathan, hat sich zuerst das auserwählte Volk genannt? Da hat Kurt nicht ganz unrecht. Brecher, halt den Mund! Behandle mich nicht wie ein kleines Kind! Wer glaubt denn noch an Schutzengel? Du kennst diese Kreuzritter nicht. Es reicht ihnen nicht überall, ihren Glauben zu verbreiten. Sie müssen auch noch unschuldige Mädchen verführen. Lustig, nur weiter so, ihr Herren Kreuzritter, nur so weiter. Mir schon recht. Wäre alles sonst nur, wie es müsste. Abmarsch, Recher, wir gehen heim. Ich kann daheim nicht schlafen. Keine Widerrede! Da riecht es noch so verbrannt. Dann atme durch den Mund! Der junge Mann. Entschuldigung, Hochwürden. Es ist sehr spät. Im Gegenteil, es ist sehr früh. Spät kommen heißt früh kommen. Das war ein Witz. Ich habe sowieso noch nicht geschlafen. Für einen tapferen Kreuzritter habe ich selbst lange nach Mitternacht Audienz. Audienz? Eine Art Sprechstunde. Gut. Ich muss nämlich dringend mit jemandem sprechen. Ich weiß, warum du gekommen bist. Du hast nachgedacht und bist zu dem Ergebnis gekommen, dass der liebe, liebe Bischof so Unrecht nicht hatte. Dass Ehre und Geld durch einen Anschlag auf den Sultan zu gewinnen ist. Dass der Sultan dein Feind ist und bleibt, selbst wenn er 7-mal dein Engel gewesen ist. Das hast du nun mit Fleisch und Blut erwogen und kommst und trägst dich wieder an. Nicht wahr? Deswegen komme ich nicht, Hochwürden. Denkst du über diesen Punkt noch wie zuvor? Ja. Was suchst du dann um diese Zeit im Kloster? Ich habe tief und fest geschlafen. Himmel, Herrgott, auch der liebe Bischof braucht seine Ruhe. Gleich morgen früh muss ich zu einem Kranken. Gute Nacht. Die Audienz ist vorbei. Ich bin nur gekommen, Hochwürden, um eine Sache, einen Rat zu fragen. Einen Rat? Du nimmst ihn ohnehin nicht an. Gesetzt den Fall, ein Jude, Er hätte ein Mädchen mit großer Sorgfalt und Liebe aufgezogen. Er liebt es mehr als seine Seele. Was wäre, wenn das Mädchen in Wirklichkeit ein Christenkind wäre? Ich schauerte es. Sprich weiter, rasch. Geboren von Christeneltern. Womöglich noch getauft. Das weiß ich nicht. Das arme Kind muss vor der ewigen Verdammnis gerettet werden. Und der Jude? Er hält seine gerechte Strafe. Die wäre? Der Jude wird verbrannt. Auch wenn... Tut nichts, der Jude wird verbrannt. Warum verbrannt? Sagt mir doch geschwind, junger Mann. Hat sich dieser Fall in unserer lieben Stadt Jerusalem zugetragen? Oder handelt es sich nur um eine Hypothese? Eine was? Eine Hypothese ist das Gegenteil von einem Faktum. Lebt dieser Jude in unserer lieben Stadt Jerusalem? Es war nur eine Hypothese, Hochwürden. Schau mir in die Augen, Schlingel. Hochwürden, gute Nacht. Sehe ich dich bald in der Beichte. Weg ist er. Dieser Sache muss ich auf den Grund zu kommen suchen. Kurt bringt mich auf Gedanken, die neu und ungewöhnlich sind. Neu und ungewöhnlich. Das wird der alte, faule Schnickschnack sein und dann husch, husch hinter eine Palme. Kurt hat mich gefragt, ob ich mit ihm in seine Heimat gehe. Du willst mich verlassen? In dieser Stadt kann keiner glücklich werden. Die Menschen sind überall unglücklich. Das glaube ich nicht. Auf der ganzen Welt tun sie sich furchtbare Dinge an. Das möchte ich lieber selbst überprüfen. Ja. Geh nur. Verlass mich ruhig. Ich halte dich nicht. Geh mit diesem Christen, obwohl mich der Gedanke tötet, Rächer. Mich tötet der Gedanke, dass ich meine 7 Kinder in dir aufs Neue verlieren sollte. 7 was? Nichts. Kinder? Komm endlich. Ich gehe keinen Schritt weiter, ehe du mir nicht sagst, was das bedeuten soll. Was für 7 Kinder? Hör mir zu, unterbrich mich nicht. Ich hatte eine Frau und 7 Kinder. 7 Kinder wie die Orgelpfeifen. Der Kleinste hatte schwache Augen und musste eine Brille tragen. Eines schönen Tages erhielten wir überraschenden Besuch. Hunderte von Kreuzrittern kamen in unser Dorf. Das denkst du dir gerade aus. Du sollst mich nicht unterbrechen. Ich erzähle das nur ein einziges Mal. Wir lebten im Norden von Gaza. Die Kreuzritter waren herrlich anzuschauen. Sie trugen lange, weiße Mäntel mit einem roten Kreuz. Einen Juden nach dem anderen haben sie erschlagen. Männer, Frauen, selbst die Kinder. Meine Frau und unsere 7 Kinder konnten in das Haus meines Bruders flüchten. Ich hatte auch noch einen Bruder. Habe ich das schon erwähnt? Die Kreuzritter haben sein Haus angezündet. Alle sind in den Flammen umgekommen. Selbst der Kleine mit der Brille. 3 Tage und 3 Nächte habe ich in Asche und Staub gelegen vor Gott und habe geweint. Nicht nur geweint, ich habe mit Gott gerechtet. Gezürnt habe ich, getobt. Mich und die Welt verwünscht. Der gesamten Christenheit hatte ich den unversöhnlichsten Hass geschworen. Doch mein allergrößter Hass galt Gott. Wie kannst du so etwas zulassen? In diesem Augenblick stieg ein Soldat vom Pferd und überreichte mir ein kleines Kind. Ein Christenkind, in eine Decke eingehüllt. Was er mir sagte, was ich ihm gesagt, habe ich vergessen. Der Mann war auf der Flucht. Kurz danach wurde er vom Pferd gerissen und Ich nahm das Kind, trug's auf mein Lager, küsste es, warf mich auf die Knie und schluchzte: Gott, auf sieben, doch nun eins schon wieder. Du ahnst es längst, das Kind, warst du. Sag doch was. Lass uns einander nicht in Tränen erweichen. Warum hast du mir das nie zuvor erzählt? Ich wollte damit warten, bis du älter bist. Welch angenehme Überraschung! Unser Kreuzritter. Ehrwürdiger Sultan, entschuldigt die späte Stunde. Du kommst mir wie gerufen. Sag, spielst du Schach? Ja, ich spiele nicht übel, aber... Lass es uns sogleich versuchen. Um diese Zeit? Ich kann sowieso nicht schlafen. Die Sorge um ein schönes Jerusalem zermürbt mich. Und was ist der Dank? Niemand spielt mit mir Schach. Los, da steht das Spiel. Welche Figuren sind die meinen? Die Weißen. Nein, die schwarzen Figuren. Nehmt die Weißen. Bitte nehmt die weißen Figuren. Ehrwürdiger Sultan, darf man einen Juden, der ein fremdes Kind als seine Tochter ausgegeben hat, einfach verbrennen? Wer sagt denn so etwas? Der Bischof. Das kann der Bischof nicht allein entscheiden. Er hat gesagt, der Jude wird verbrannt. Verbrennen? Das macht doch keinen Sinn. Mit jemand wie dem Bischof wird es niemals Ruhe und Frieden in Jerusalem geben. Hör zu, ich habe ein paar gottesfürchtige Männer gefunden, um den Bischof aus dem Weg zu schaffen. Sie stehen schon bereit. Ich brauche nur noch einen mutigen Mann, der sie anführt. Ich will mein Schwert nie mehr benutzen. Ich habe dir dein Leben geschenkt. Wofür ich euch ewig dankbar sein werde. Für diese Tat kommst du sogleich ins Paradies. Ehrwürdiger Sultan, nehmt diesen Zug zurück. Warum? Euer Springer wird unbedeckt. Oh, das habe ich nicht gesehen. Zum Glück kennt der Bischof den Namen des Juden nicht, sonst... Wir kommen ab vom Spiel. Schach. Ha! Du hast die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Ich bin in der Klemme. Schau, damit hast du wohl nicht gerechnet. Seid ihr eurer Königin so müde? Ich? Was? Meiner Königin? Nimm sie. Nimm meine Königin. Ich war mit diesem Stein nie glücklich. Schach. Ich setze vor. Schach. Ich gehe zurück. Und Schach. Auf diese Weise, junger Mann, ist das Spiel nicht das Unterhaltsamste. Und Schach. Und Schach. Und Schach. Matt. Gewonnen. Ich hasse dieses Spiel. Heißt das spielen? Ich will nicht matt sein. Was konnte euch so aus der Fassung bringen? Der Jude, der leidige, verwünschte Jude. Was musstest du auch das Gespräch aufbringen? Die ganze Nacht schon musste ich an den Juden denken, mit dem ich Freundschaft heucheln muss, mit einem Juden heucheln. Wann hätte ich das gekonnt? Wo hätte ich das gelernt? Und wozu? Um Geld zu fischen, Geld, um Geld, Geld bei einem Juden zu borgen. Borgen ist nicht besser als betteln. So weit ist es gekommen. Der milde Sultan muss bei einem geizigen Juden um ein Almosen betteln. Bei Nathan? Du kennst ihn? Ich habe seine Tochter aus dem Feuer gerettet. Ist etwa unser lieber Nathan der Jude, der ein Christenkind als seine Tochter aufgezogen hat? Was habe ich Querkopf nur meinen Mund nicht gehalten? Genau so war mein Bruder Assad, so aufbrausend, wie sich beide gleichen. So, so, hätte das gedacht. Unser guter Nathan stiehlt also Christenkinder, um sie als Juden aufzuziehen. Und nur der Bischof kennt den Namen dieses Juden nicht. Und wenn ihm jemand auf die Sprünge hilft? Solange der Bischof gegen den Juden zu Felde zieht, gewinne ich Zeit für meinen Anschlag auf den Bischof. Sollen sich Christ und Jude gegenseitig die Köpfe einschlagen. Ehe ich gedacht, herrsche ich alleine in Jerusalem. Welch glückliche Lösung. Moment, das muss ich erst zu Ende denken. Was ist, wenn unser guter Nathan wirklich verbrannt wird? So bin ich alle meine Schulden los. Ich muss sogleich den Bischof sprechen und mit ihm ein bisschen Freundschaft heucheln. Lass uns einander nicht in Tränen erweichen. Niemals verlasse ich dich. Unsinn. Jetzt gehen wir endlich schlafen. Doch gleich morgen früh schicke ich nach deinem Kurt. Und wenn ihr euch so recht von Herzen liebt, habt ihr beide meinen Segen. So habe ich schon zwei Kinder. Und wer weiß, wenn es Gottes Ratschluss ist, kommen im Verlauf der Jahre sogar... Nathan, Gott sei Dank finde ich euch. Ihr müsst mir verzeihen, ich war beim Bischof und habe ihm von einem Juden erzählt, der ein Christenkind aufgezogen hat. Du hast... Was? Aber ich habe ihm euren Namen nicht genannt. Ich habe den Fall nur im Allgemeinen geschildert, als eine Art... Wie war das Wort? Damit hast du meinen Vater ans Messer geliefert. Hypothese. Solange der Bischof euren Namen nicht kennt, seid ihr in Sicherheit, aber... Zu spät. Da kommt er schon. Wer? Der Bischof. Und der Sultan an seiner Seite. Da hat mir heute doch jemand ins Ohr gesetzt. Es lebt hier herum ein Jude, der ein Christenkind gestohlen hat. Gestohlen habe ich nicht gesagt. Ist das dein Kind, Jude? Nein, aber... Für diese Freveltat wirst du bestraft. Ehrwürdiger Sultan, helft mir. Und das Kind muss ich dir nehmen. Sultan, ihr habt gesagt, ihr seid mein Freund. Du hast ein Kind gestohlen, Jude. Das ändert freilich alles. Aber ohne mich wäre das Kind im Elend umgekommen. Besser im Elend umkommen, als von einem Juden gerettet werden. Was hat der Jude Gott vorzugreifen? Wenn Gott ein Kind retten will, braucht er dazu keinen Juden. Wenn einer mir nur diesen Juden anrührt. Lass dein Schwert stecken, Kurt. Ihr dürft mir meinen Vater nicht nehmen. Der Jude ist nicht dein Vater. Ich kenne meinen Vater auch nicht. Mach denn nur das Blut den Vater aus. Aber ich wünschte, ich hätte einen Vater wie Nathan gehabt. Ich will dein neuer Vater sein. Das Kind kommt in ein Kloster. Zu lauter trüben Nonnen. Und der Jude wird... Solch einen Engel könnt ihr nicht vor aller Welt verstecken und hinter dumpfen Klostermauern ganz und gar verhunzen. Freilich, ihr werdet das Mädchen nur in euren Harem zu diesen liederlichen Tänzerinnen stecken. Das arme Kind muss im einzig wahren Glauben erzogen werden. Was ist denn der einzig wahre Glaube? Ich bin ein Christ. Ich bin Muslim. Und ich ein... Dich hat keiner gefragt, Jude. Wem soll ich nun glauben? Ich bin doch nur ein Kind und brauche euren Rat. Zu welchem Gott soll ich in Zukunft beten? Es kann doch nur einen wahren Glauben geben, oder? Und wer von euch mir diesen einzig wahren Glauben nennen kann, soll mein Vater sein. Lasst mich eure Gründe wissen. Wer fängt an? Ich nicht. Ich auch nicht. Nathan soll anfangen. Oh, Recher, in welche Lage bringst du mich? Was er auch sagt, der Jude wird verbrannt. Nicht so laut. Erzähle die Geschichte von den Ringen. Dieses alte Märchen? Das sind doch keine kleinen Kinder. Ich bin müde. Ich will nach Hause. Darf Nathan euch zuvor eine Geschichte erzählen? Eine Geschichte, eine Geschichte! Herr, gib mir Kraft. Ich liebe gute Geschichten. Nur wenn sie gut erzählt sind. Vor grauen Jahren lebt ein Mann in Osten, der einen Ring von unschätzbarem Wert besaß. Dieser Ring... Lauter! Vor grauen Jahren lebt ein Mann in Osten, der einen Ring von unschätzbarem Wert besaß. Dieser Ring... hatte die geheimnisvolle Kraft, vor Gott und Menschen angenehm zu machen. Wer in dieser Zuversicht ihn trug und... Ein Zauberring. Ruhe, Sultan. Dieser Ring hatte die Kraft, vor Menschen und Gott angenehm zu machen. Wenn man in dieser Zuversicht ihn trug und... Moment, besitzt der Ring nur diese geheimnisvolle Kraft, wenn man daran glaubt? Egal. Sonst ist es kein Zauberring, sondern... Sultan, es ist 4 Uhr früh. Unser Mann in Osten ließ darum diesen Ring nie vom Finger. Und er ordnete an, dass dieser Ring im Besitz seiner Familie bleiben sollte, nämlich so. Er vererbte den Ring demjenigen seiner Söhne, den er am meisten liebte, und setzte fest, dass dieser Sohn ebenso verfahren sollte. Der erste Empfänger des Ringes traf unter seinen Söhnen ähnliche Vorkehrungen und verfügte wie sein Vorfahr. Kurz, der Ring ging von Hand zu Hand auf viele Nachkommen über. Der nächste Vater vererbte ihn seinem liebsten Sohn, der ihn wiederum seinem liebsten Sohn vererbte, und so ging der Ring auf dessen Nachkommen und auf dessen Nachkommen und auf dessen... Weiter! Irgendwann kam der Ring auf einen Vater von drei Söhnen, die er alle gleich lieb hatte. Oh je! Als er zum Sterben kam, geriet der gute Vater in Verlegenheit. Wem sollte er den Ring vermachen? In einer schwachen Stunde hatte er jedem seiner Söhne allein den Ring versprochen. Was nun? Was nun? Heimlich sendet er den Ring zu einem Künstler und bestellt zwei andere Ringe nach dem Muster des ersten. Sie müssen vollkommen gleich sein. Kosten spielen keine Rolle. Das gelingt dem Künstler so gut, dass selbst der Vater beim besten Willen die drei Ringe nicht mehr unterscheiden kann. Moment, ist das nicht ein Schwindel? Freudig erregt ruft er seine Söhne einzeln an sein Sterbebett, steckt heimlich jedem einen der Ringe zu, erteilt jedem seinen Segen, hebt die Augen zum Himmel und stirbt. Der arme alte Mann. Kaum war der Vater tot. Was folgt, versteht sich ja von selbst. Kaum ist der Vater tot, so kommt ein jeder mit seinem Ring und jeder will der Herr im Hause sein. Man untersucht, man zankt, man klagt, umsonst, der rechte Ring war nicht erweislich, oder? Das soll die Antwort auf die Frage nach dem rechten Glauben sein? Versteht ihr nicht, ehrwürdiger Sultan, den Sinn dieser Geschichte? Der einzig wahre Glaube ist genauso unerweislich wie der rechte Ring. Mein liebes Kind, die drei Religionen sind wohl zu unterscheiden. Schau uns nur an. Die Kleidung. Speise und Trank. Die Unterschiede springen deutlich ins Auge. Am deutlichsten in unseren Schriften. Doch die Wahrheit über Gott steht nur in meiner Schrift. Meine Schrift ist die Krönung aller Schriften. Aber meine Schrift ist von allen die älteste. Schon aus diesem Grund ist sie lange überholt. Ihr habt nur alles von uns abgeschrieben. Wir haben es verbessert. Mein Buch ist das allerneueste Buch von Gott. Lasst uns noch einmal auf die drei Ringe zu sprechen kommen. Jedes Wort in meiner Schrift kommt aus Gottes Mund persönlich. Ihr glaubt noch mehr Armseligkeiten. Mohammed hat jedes Wort von Gott aufgeschrieben. Mohammed konnte doch überhaupt nicht schreiben. Der gehörte zu einem armseligen Beduinenvolk. Gar nicht unsere Kulturstufe. Nehmt das zurück. Ja, Hört sofort auf, euch zu schlagen. Aber Nathan hat angefangen. Gib endlich Frieden. Der Jude. Frieden wird es erst geben, wenn kein Mensch an irgendeinen Gott mehr glaubt. Unsinn, Kurt. Er hat Mitleid in das Herz des Sultans gesenkt, sodass du nicht zum Tode verurteilt wurdest und mir mein Leben retten konntest. Wer hätte so etwas vermocht, wenn nicht ein Gott? Kann auch reiner Zufall sein. Ich bin nicht deiner Meinung. Ich glaube nicht an Gott. Genauso wenig, wie ich an Elfen oder Geister glaube. Oder an den Mann im Mond. Was? Ich höre wohl nicht recht. Du wagst es, Gott zu lästern? Was für ein Frevel. Na dann, schlage diesem lästerlichen Kreuzritter den Kopf ab. Er versucht es nur. Etwas anderes fällt euch nicht ein. Seit ich in dieser heiligen Stadt bin, höre ich nichts anderes als Kopf ab. Jeder will dem anderen an den Kragen. Der Sultan lässt den Kreuzrittern den Kopf abschlagen. Nathan wettert gegen die Christen. Der Bischof will dem Sultan den Garaus machen. Der Sultan will den Bischof um die Ecke bringen. Der Bischof will Nathan verbrennen und... Verbrennen? Und alles im Namen irgendeines Gottes. Wer will mich verbrennen? Der Bischof. Lügner! Ihr habt gesagt, der Jude wird verbrannt. So etwas habe ich nie gesagt. Allmächtiger. Vielleicht habe ich gesagt, verbannt. Das kann ich sogar bezeugen. Der junge Mann hat sich nur verhört. Was seid ihr nur für Heuchler und Betrüger? Warum habt ihr diesem unverschämten Bengel nicht den Kopf abgeschlagen, Sultan? Ich habe es doch versucht, aber es ging leider nicht. Er erinnert mich so sehr an meinen Bruder. Der Sultan ist einfach übermüdet. Jetzt bist du frech, junger Mann. Warte nur, bis es ans Sterben geht. Wenn du winselnd Gott um Vergebung deiner Sünden anflehst, erbarmt sich deiner nur der Mann im Mond. Wollen wir uns nicht morgen weiter streiten, Hochwürden? Es ist längst morgen. Die Sonne ist aufgegangen. Ich habe Hunger. Ich auch. Warum setzen wir uns nicht alle gemeinsam an einen Tisch zu einem großen Frühstück? Das ist das erste vernünftige Wort seit langem. Um noch einmal auf den Ring zu sprechen zu kommen. Die Geschichte hat noch kein Ende. Nathan, haben die drei Söhne gewartet, bis der rechte Ring den Mund geöffnet? Das ist nicht nötig, Hochwürden. Der rechte Ring besitzt die Wunderkraft, beliebt zu machen, vor Gott und Menschen angenehm. Hm. Das allein muss entscheiden, denn die beiden falschen Ringe werden das nicht können. Nathan, hey, du bist so ruhig. Vielleicht wollte der Vater die Tyrannei des einen Rings nicht länger dulden und er hat den einzig wahren Ring fortgeworfen. Dann hat er alle seine Söhne gleich lieb gehabt. Und er wollte keinen begünstigen. Reden wir eigentlich vom rechten Ring oder vom rechten Glauben? Das ist dasselbe. Soll auch jeder glauben, er hat den rechten Ring. Wem darf ich noch eingießen? Aber auch so leben, als wäre es der rechte Ring. Ich bitte keinen Alkohol. Und solange mir keiner die Frage nach dem rechten Glauben beantworten kann, könnt ihr mich nicht von Nathan trennen. Du gehörst schon längst zu Kurt. Und wer von euch mir meinen Nathan anrührt, der bekommt es mit mir zu tun. Ich wünschte, ich hätte einen solchen Vater gehabt. Kurt, steck dein Schwert ein. Danke, Nathan. Wir essen gerade. Genauso aufbrausend war mein Bruder Assa. Mir kommt gerade ein Gedanke. Wäre es möglich, dass dein Vater mein lieber Bruder Assad ist? Ich trinke doch noch einen Schluck Wein. Das ist so aufregend. Mein Bruder reiste oft in dein Heimatland und war dabei bei hübschen Christendamen genauso willkommen, als er auf hübsche Christendamen erwischt war. Ehrwürdiger Sultan, dann wäre ich ja euer Neffe. Sehr unwahrscheinlich. Aber nicht unmöglich. Zu schön, um wahr zu sein. Du bist mit Leib und Seele ihm so ähnlich, dass ich dich fragen könnte, wo du denn die ganze Zeit gesteckt hast. Mein Sohn, mein Assad, meines Assads Sohn. Ich muss gleich wieder weinen. Darf ich die Hypothese noch ein wenig weiterspinnen? Da Recha ihren Vater auch nicht kennt, besteht durchaus die Möglichkeit, dass auch sie die Tochter dieses ungestümen Assads ist und folglich deine Schwester. Oh, ist sie nicht zu einem Kranken hochwürden? Gott will, dass ich diese Tafel nicht verlasse. Es kommt nicht alle Tage vor, dass Christ und Jud und Muselmann friedlich vereint an einem Tische sitzen. Och, Kranke. Gibt es schließlich immer. Du lachst nicht mit uns, Nathan? Dieser Frieden wird nicht lange dauern. Hab doch ein bisschen Vertrauen, Nathan. So wie man drei gleiche Ringe nicht auseinanderhalten kann, so kann man auch nicht sagen, welche Religion die beste ist. Das war unser Hörspiel Nathans Kinder von Ulrich Hub. In der Regie von Andrea Ghetto. Eine Koproduktion des Hessischen, des Norddeutschen und des Westdeutschen Rundfunks aus dem Jahr 2008. Und das war's auch schon wieder für heute. Hier geht es gleich musikalisch weiter mit unserer Sendung Interpretationen. Und das nächste Hörspiel gibt's dann schon wieder in einer Woche. Da erwartet euch eine rasante Verwechslungsgeschichte mit vielen Überraschungen. Desje schafft das schon. Wie immer zur Hörspielzeit um 14:05 Uhr. Tschüss und ciao, eure Susanne.